darf sich nicht wiederholen, dass irgendjemand fragt, was das Retten von Menschenleben kostet, aber von zig Milliarden Steuerhinterziehung jedes Jahr schweigt. Es darf sich nicht wiederholen, dass entgegen aller Ratschläge von Expertinnen Sachleistungen statt Geld zugeteilt werden. Es darf sich nicht wiederholen, dass in Deutschland Schutzsuchende von Rassistinnen und Nationalistinnen angegriffen werden. Es darf sich nicht wiederholen, dass diese Menschen in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Es darf sich nicht wiederholen, dass ihnen Sprachkurse verwehrt werden. Es darf sich nicht wiederholen, dass jahrzehntelang unter dem Primat der schwarzen Null die Infrastruktur kaputt gespart wird. Es darf sich nicht wiederholen, dass irgendjemand die Europäische Union als Verteidigerin der Menschenrechte bezeichnet. Und es darf sich nicht wiederholen, dass europäische Regierungen Undemokraten Geld dafür geben, Menschen festzuhalten. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass wir auch einigermaßen viele sind. Wir haben heute noch zwei weitere Redner, das ist Brigitte Kiechle und Wolfgang Treiber. Und Michel, wie ich schon gesagt habe, ist im Moment gerade an der griechisch-türkischen Grenze. Er wird versuchen, uns anzurufen und auch zu berichten darüber, was er irgendwie erlebt hat dort heute. Er war an der Stelle, wo der erste Mensch erschossen wurde, von wirklichen, richtigen Kugeln und nicht irgendwelchen Gummigeschossen oder sowas. Die schießen da rein mit richtigen Kugeln. Ich kann es kaum glauben. Erst mal kurz ein bisschen Musik und dann geht's weiter.